Herzlich willkommen. Ihr seid beim Arbeiten am Wasser angekommen. Der Kanal hinter dem Werkhof gilt als einer der dreckigsten der Welt. Von den Industrien, die ihn verschmutzten, sind wenige übrig. Dienstleister haben sich stattdessen angesiedelt. Wenn ihr schaut, wer sich hier eingemietet hat, könnt ihr euch leicht davon überzeugen. Gefällt euch das Gebäude? Woran erinnert es euch? Es ist einfach zu kontrollieren. Da freut sich der SSS, der Security Service Schwarzenbeck, der dieses Gebäude am Wochenende überwacht. Gebaut wurde der sogenannte Handwerkshof 1995. Die Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung, der dieser Komplex gehört, bewirbt ihn aufgrund seines maritimen Charmes. Eingebettet in den traditionell gewachsenen Stadtteil Wilhelmsburg findet sich direkt am Währingkanal die besondere Handschrift für kleine und mittlere Unternehmen des Handwerks, der Dienstleister und der freien Berufe. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den lebendigen Wohngebieten Wilhelmsburg überzeugt der Währinghof durch die erfreulich kurzen Arbeitswege und die gewünschte Kundennähe. Das hat auch die internationale Bauausstellung IBA überzeugt. Eben hier hat sie ihr Quartier aufgeschlagen. Schaut euch die Gebäude an. Könnt ihr erkennen, wo die IBA sitzt? Könnt ihr das Logo mit dem springenden Männchen erkennen? Blau zeigt es, wie über die Elbe gesprungen wird. Geschäftsführer der IBA GmbH ist Uli Hellweg, ein Stadtplaner, der schon 1982 an der Berliner IBA mitwirkte. Sie war einer von vielen Befriedungsversuchen der Hausbesetzerbewegung 1980-81. In Hamburg muss nichts befriedet werden. Hier ist schon alles ganz ruhig. Und frisch kann mit der IBA über die Elbe gesprungen werden. Ihr seid gerade Teil einer Kunstaktion, die nach dem Willen der IBA diesen Sprung befördern soll. Hören wir es in Uli Hellwigs eigenen Worten auf dem IBA-Labor Kunst und Stadtentwicklung. Wir sind sehr gespannt, wie das funktioniert. Die IBA verfolgt ja ein großes Thema, das heißt Zukunft der Metropole. Auch dort spielt Kunst und Kultur eine gewisse Rolle, ohne dass ich das jetzt negativ meine. Wir sagen, die Zukunft der Metropole ist eine kulturelle Zukunft. Nicht nur, weil der Kreativbereich und Kulturbereich eigentlich zu den am stärksten wachsenden stadtökonomischen Sektoren gehört, dass diese Kultur noch nicht wirklich als Produktivkraft hier entwickelt worden ist. Das kann man auch unschwer feststellen, wenn man hier durch die Straßen geht. Oft spielt sich vieles im Verborgenen und Versteckten ab. Deswegen glauben wir, dass gerade die Elbinseln hier ein sehr, sehr guter Ort sind, um Kunst und Stadtentwicklung zusammenzubringen. Und wir möchten eigentlich das Thema Kunst und Stadtentwicklung in drei Feldern eigentlich wesentlich bewegen. Das erste Feld ist die Förderung der lokalen kreativen Kräfte. Das hat was mit einem zweiten Bereich zu tun, nämlich mit dem Thema der baulichen Strukturen und Infrastrukturen für Kunst. Und in dem Zusammenhang stellt sich ja auch immer noch ein Thema, was ich hier auch gar nicht verschweigen will, das Problem der Gentrification. Dazu will ich Folgendes sagen. Jede Aufwertung ist auch immer mit einer Steigerung von Immobilienpreisen verbunden. Das ist so. Das ist im Kapitalismus mal ganz platt gesagt ebenso. Schließlich das Thema der lokalen kreativen Ökonomie. Ich glaube, dass sehr wohl hier eine Menge Potenziale sind auf der Insel, die ökonomische Seite, die wirtschaftliche Seite zu stärken, um auch diese Potenziale, die hier sind, zu nutzen. So, damit will ich Schluss machen und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kreativität. Habt ihr verstanden? Indem ihr hier seid, werdet ihr zu Motoren des ökonomischen Potenzials der Kunst. Seid also kreativ. Sucht vor eurer Nase einen Ring und findet heraus, welcher Vokal ihm fehlt. Ein kleiner Tipp. Es ist derselbe Buchstabe, der sich im IBA-Logo versteckt.